Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Dass es bisher keine Einigung im Streit um die Zukunft von Kaiserstengelmann gibt. Dafür macht die Grünen-Sprecherin für Wettbewerbspolitik Katharina Dröge vor allem Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel verantwortlich. In dieser Sendung sagte sie: Mein Eindruck ist, dass Sigmar Gabriel hier weniger als Bundeswirtschaftsminister, sondern mehr als zukünftiger Kanzlerkandidat der SPD gehandelt hat und dachte, wenn er die positive Botschaft verkünden könnte, ich alleine habe es geschafft, 16.000 Jobs zu retten, dann gibt ihm das enormen Auftrieb für die Bundestagswahl. Er hat sich auf eine Lotterie eingelassen, deren Preis jetzt gegebenenfalls die Mitarbeiter von Kaiserstengelmann zahlen. Und ich finde, er müsste jetzt den Befreiungsschlag nach vorne wagen, indem er, dass er daran mitarbeitet, dass es jetzt eine gute und vernünftige Lösung für die Beschäftigten von Kaiserstengelmann gibt. Die internationalen Gespräche über eine neue Feuerpause in Syrien sind in New York in der vergangenen Nacht ergebnislos abgebrochen worden. Georg Schwarte. Der deutsche Außenminister Steinmeier, nach 3 Stunden ergebnislosen Verhandelns, sagt er angesichts der parallel in Syrien vom Assad-Regime begonnenen militärischen Offensive, alle Fortschritte drohten in diesen Stunden im Bombenhagel der syrischen Armee unterzugehen. Nichts habe man beschlossen, sagte zuvor der russische Außenminister Lavrov am Tisch der 20 anwesenden Außenminister, laut Steinmeier immerhin eine gewisse Zustimmung zu der Idee, zumindest für einige Tage eine Flugverbotszone über bestimmten Gebieten Syriens einzurichten. Ein belagerter Vorort von Homs wird jetzt evakuiert, dem hat das Assad-Regime zugestimmt. Die Journalistin und Syrien-Expertin Christine Hellberg sieht darin eine perfide Kriegsstrategie. Im Deutschlandfunk sagte sie: El-Wa'ar ist tatsächlich der nächste Ort, der in die Kapitulation gezwungen wurde durch eine doppelte Kriegsstrategie des Assad-Regimes, nämlich Aushungern einerseits und massive Bombardierung aus der Luft. Das ist im Grunde eine Zwangsumsiedlung und eine Art von politische Säuberung, weil das Regime dafür sorgt, dass also die Menschen, die gegen dieses Regime aufgestanden sind, die dagegen demonstriert haben, die werden in Gebiete gebracht, die von der Opposition kontrolliert werden. Bashar al-Assad geht dann in diese Orte, stellt sich auf die Ruinen und sagt, wir werden alles wieder aufbauen, wir werden den Terror besiegen im ganzen Land. In Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina sind in der 3. Nacht in Folge Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Polizeigewalt zu demonstrieren. Rolf Böhlmann. In Charlotte gilt der Ausnahmezustand. Die Nationalgarde steht bereit. Die Bürgermeisterin hat eine ab Mitternacht geltende Ausgangssperre verhängt. Die Familie von Keith Scott, der am Dienstag von der Polizei in Charlotte erschossen wurde, konnte heute ein Video des Vorfalls sehen. Sie erklärte danach, man könne nicht erkennen, ob Scott etwas in der Hand halte. Die Polizei sagt, er habe eine Waffe gehabt, die nach der Schießerei neben ihm gefunden wurde. Unterdessen ist in Tulsa, wo am Freitag ein unbewaffneter schwarzer Mann von der Polizei erschossen worden war, Anklage erhoben worden gegen die Polizistin, die geschossen hat, wegen Totschlags. Der bisherige Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Markus Meckel, ist gestern zurückgetreten. Heute berät der Verein über seinen künftigen Kurs. Hintergrund des Streits ist ein neues Leitbild, das Meckel durchsetzen wollte. Er sagte in den Informationen am Morgen: Ich habe lange gekämpft, versucht, dass wir ein Leitbild schaffen. Ich bin gespannt, ob heute der Vertretertag dies dann noch beschließt. Als im letzten Jahr diese Formulierung mit dem Zweiten Weltkrieg als angriffs- und rassistisch motivierten Vernichtungskrieg kam, hat sich wirklich ein Sturm der Entrüstung über mich hergemacht. Es gab Landesverbände, die überhaupt die Bewertung des Zweiten Weltkrieges überhaupt weghaben wollten und dachten, das ist nicht unsere Sache. Wir kümmern uns um die Angehörigen und die Friedhöfe und nicht um historisch-politische Fragen, während ich sage, ein Verband, der in die nächste Generation hineinwirken will, muss sich hier klar positionieren. Das Internetunternehmen Yahoo hat eingeräumt, dass Hacker im Jahr 2014 die persönlichen Daten von 500 Millionen Nutzern gestohlen haben. Katharina Wilhelm. Die Hacker hätten Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Geburtstermine und verschlüsselte Passwörter ausgespäht, teilte Yahoo mit. Allerdings seien keine Kreditkarten- und Bankkontoinformationen entwendet worden. Hinter dem Angriff vermutet das Unternehmen Hacker mit staatlichem Hintergrund. Die Daten sollen im August dieses Jahres im Dark Web, quasi dem illegalen Schwarzmarkt des Internets, zum Kauf angeboten worden sein. Yahoo mahnte seine User, die seit 2014 ihr Passwort nicht geändert hätten, dies möglichst schnell zu tun.